Und jetzt Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Herzlich willkommen zum Brennercast, Spieltag 15, wenn ich mich nicht irre. Ist es so? Ich glaube ja, ja, unbedingt. So gut seid ihr schon wieder informiert, dass ihr mir noch nicht mal da widersprechen oder zustimmen könnt. Aber egal, heute wieder mal aus Rüdigers Küche, ohne Rüdigers Katze, aber dafür mit Rüdigers Freund Matthias Komm. Ja. Und das Schöne an Matthias ist, zum einen kennt man ihn aus einer, Werbung, die nicht so auch Fußball annotiert ist, die jetzt Werbekampagne, die viel läuft. Es ist die neue Kampagne für Saturn oder Mediamarkt. Ich verwechsel es immer. Es ist Mediamarkt. Ja. Es sind eh die gleichen. Ja. Und Matthias. Und sind die Guten. Ja. Und Matthias hat quasi fast schon Weltruhm erreicht durch den schönen Satz. Matthias, möchtest du ihn bitte sagen? Nein. Möchtest du nicht sagen? Gut, dann ist es quasi der ungesagte. Matthias bricht bereits jetzt innerlich zusammen. Genau. The sentence who shall not be uttered. Yes. Ist es quasi. Yes. Ich sage ihn später trotzdem, wenn Matthias weg ist. Und Hauptsache, du hast Spaß. Ja, genau. Danke, Matthias. Und Matthias ist heute hier, nicht nur, weil er ein fantastischer Sprecher, Schauspieler und wahrscheinlich auch Mensch ist, das deduziere ich daraus, dass er Rüdigers Kumpel ist, sondern auch, weil er Gladbach-Fan ist. Und am Wochenende gab es ja ein Spiel, Gladbach gegen Bayern. Ja, genau. Aber das wirst du uns gleich näher bringen in deiner wunderbaren Rubrik Rüdiger Rudolph Breaks It Down For You. Sehr gut, wir gehen direkt in die Vorhand. Okay, der Spieltag, ja. Darmstadt gegen Frankfurt fasse ich zusammen mit Lilien, Derby-Sieger, 0-1 in Frankfurt. Stuttgart und Bremen treffen sich im Keller und finden beide den Lichtschalter nicht, 1-1. Wolfsburg lässt sich zu Hause vom BVB die berühmten spanischen Verhältnisse demonstrieren, 1-2. Die Fohlen gewinnen im Duell der genialischen Glatzköpfe und, mit Glück und Verstand im eigenen Stall gegen die Bayern, 3-1. Mainz genießt in Hamburg ebenfalls eine 3-1 Hafenrundfahrt. Aufgrund von Schwalben, Maulwürfen und tierischem Pech reicht es für Köln nicht mehr zum üblichen 0-0, sondern man trennt sich 0-1 von Augsburg. Ich muss ausnahmsweise mal umblättern. Die Hertha reitet gegen Leverkusen weiter auf einer gutlaudigen Erfolgswoge, 2-1. Ingolstadt lässt sich in letzter Minute noch die nun ja sagen wir Halbfettmargarine vom Brot nehmen, 1-1. Schalke schlägt Hannover 96, letztlich irgendwie standesgemäß 3-1. Wunderbar, sehr elaboriert. Nur die spanischen Verhältnisse bei Dortmund-Wolfsburg müsstest du mir kurz erklären. Ne, ich gebe ja auch nur weiter, was ich gelesen habe, aber ich habe gehört, es gibt zwei Mannschaften, den FC Bayern und der BVB, die sich so absetzen von den anderen. Spanischen Verhältnisse sind, wohl Wolfsburg selbst bei Ausgleich in der 90. Minute doch nicht mehr. Verstehe. Und man muss auch sagen, Dortmund hat ganz schön viele Punkte. Man spricht immer nur so, dass Bayern so davonzieht und Punkterekord etc. Ich glaube, Dortmund jetzt 35, Gladbach 26, ne? Das ist schon eine Menge Holz. Also, Hertha auch 26. Ja, genau. Ja. Also man kann auch sagen, Dortmund ist davon gezogen. Es fällt nur nicht so auf wegen Bayern. Bevor wir zum Bayern-Gladbach-Spiel kommen, muss ich sagen, dass dieses Frankfurt-Spiel, wie hast du es formuliert? Frankfurt, Lilien, ne? Das ist sehr, sehr weich formuliert, sehr freundlich, ne? Ja. Also aber ich kann, wenn du möchtest, jetzt den Zettel anzünden. Ja, ich fand es echt unglaublich. Ich fand es unglaublich, dass da Leute stehen in Vermummung im Stadion und Trikots und Fahnen anzünden. Die sie vorher geklaut haben. Ja? Ja klar, die haben sie ja von denen abgenommen. Also ich bin ja wirklich echt so ein absoluter Super-Hool-Gegner und ich habe auch echt für Ultras nichts übrig und von mir aus können wir auch echt Stadion zulassen, wenn das die Fans sind, die man sich dann da anzieht damit. Also ich habe da eh eine extreme Meinung, aber ich finde, da kann es eigentlich jetzt keine zwei Meinungen dazu geben. Das ist sowas von fuck off, das ist sowas will ich überhaupt nicht sehen. Und ich mag Frankfurt super gerne, es ist so mein drittliebster Verein und ich bin ein ganz großer Fan von Herbert Bruchhagen, ist echt einer meiner absolut liebsten Typen. Ich mag Armin Fee total gern, ich finde Alex Meyer klasse. Ich mochte auch die ganzen Leute, die so aus Frankfurt gekommen sind, wie Jung, Rode, was sich dann so über die Liga verteilt hat. Ganz großartige Jungs. Und mir tut es wirklich sehr leid, dass man dann sowas ertragen muss, weil das ist, glaube ich, nichts, was Frankfurt an sich gerne hat, ihre scheiß Fans. Aber die werden sie irgendwie nicht los. Ja, ganz eklig. Und aber mindestens genauso eklig Und vor allem noch dämlicher eigentlich, ist, dass die Fans von Hannover 96 Abreise dann nach der Niederlage dann den Regionalexpress verwüstet. Einfach alles kurz und klein gehauen. Nach so einer Schaltniederlage, ja. Fuck off, Hooligans, das wollte ich nur sagen. So, aber jetzt mal zum Spiel der Spiele. Kurze Analyse von mir. Ist einfach, dass das Spiel komplett anders gelaufen wäre. Ich möchte nicht sagen, dass es notwendigerweise zu einem Bayern-Sieg geführt hätte, aber hätte Bayern so das berüchtigt frühe Führungstor geschossen, wie sie es halt gerne mal machen, und sie hatten auch ein paar Chancen dazu, dann glaube ich, hätte sich die Dynamik da anders entwickelt. Und das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht, weil wenn man dann so eine Mannschaft ist mit Bayern, die jetzt mit so einem Anspruch auch spielt, dass man vielleicht mal ins Finale wiederkommen muss von der Champions League oder das gar gewinnen oder so, dann darf man nicht so super hektisch werden, wenn es dann mal nicht passt. Also Gladbach hat fantastisch gespielt, wirklich Hut ab. Ich habe gerne zugeguckt und ich habe ehrlich gesagt sowas schon erwartet. Aber ich hätte auch so ein bisschen erwartet, dass man anders reagiert, weil man so läuft es ja eigentlich fast immer gegen Gladbach, beziehungsweise normalerweise wird es mit einem Manuel Neuer Fehler eingeleitet. Und ich habe ein bisschen mehr Flexibilität gewünscht. Die Flexibilität hat darin stattgefunden, dass Pep dann Coman auf die andere Seite gewechselt hat, wo der irgendwie nichts mehr gezogen hat, und dann wird das Spiel auch ziemlich schlecht. Und ist ja im Endeffekt dann so, wenn dann die beiden nominellen Angstgegner in der Champions League Madrid oder Barcelona kommen und es dann mal wieder nicht so läuft in der ersten halben Stunde, wie man sich es vorstellt, dass dann halt wieder so ein mentaler Niedergang stattfindet und dann ist so diese ganze Supersaison mit allen Rekorden und frühe Herbstmeisterschaft und etc. ist dann nämlich ehrlich gesagt für den Arsch. Also für uns Bayern-Fans ist es echt alarmierend, weil das ist nicht die Niederlage an sich. Ich spreche nicht für alle natürlich. Das ist nicht die Niederlage, die uns jetzt juckt oder so. Aber es ist so die Art und Weise, wie es dann passiert. So wie schnell man dann doch so eine Verunsicherung verursachen kann. Und damit will ich nicht sagen, dass Gladbach irgendwie schlecht gespielt hat oder nur Dusel hatte oder so. Aber den Pep oder den Bayern-Code geknackt, wie es ja jetzt in der Journalie hieß, das ist Bullshit. Also da gab es nichts zu knacken. Also das damit, dass ihr mit einer Dreierkette gespielt habt, und sich dann im Mittelfeld dann noch so ein bisschen jemand da hinten als vierter Mann reinfallen lassen hat, das war nicht der Grund, warum man gewonnen hat. Aber Matthias, sag du uns doch den Grund, warum es überhaupt so gut läuft, generell, in Folge. Ich habe da noch eine interessante Theorie dazu gestern gehört, und warum es in dem Spiel so gut lief. Also erstmal glaube ich, dass das kein glücklicher Sieg war. Ich glaube, die letzten Jahre, wenn wir gegen Bayern gewonnen haben, weil das gibt es ja nun schon in fast großer Tradition, dass wir... Das ist die einzige Mannschaft mit positiver Bilanz aus den letzten 10 Spielen. Und bei den letzten Spielen hatten wir wirklich verdammtes Glück. Also dieses 2-0 in München letztes Jahr, das war reines Glück. Da hätten wir irgendwie eigentlich verlieren müssen. Dieses Mal finde ich, ist ein ganz klassisches Ding, wer die Tore nicht macht, der kriegt sie selber rein. Ja. Und die zweite Halbzeit war Bayern wirklich unterlegen, hat verdient, in meinen Augen verloren. Absolut. Kann man irgendwie, glaube ich, gar nicht drumherum reden. Und ich glaube, der Sammer hat gesagt, das wäre doch schön, dass es die Mannschaft wieder menschlich machen würde. Für mich hat es den Guardiola sehr menschlich gemacht, weil ich habe das Gefühl, dass das diesmal auf den Trainer geht. Kleine Beispiele. Ich hätte zum Beispiel nicht den Coman von der linken Seite auf rechts gestellt, wenn es links so toll läuft. Das genau eben meinte ich. Zumal Coman auch in der Rückwärtsbewegung nicht so stark ist und der Wendt jetzt auf einmal tierischen Platz hatte und den auch super genutzt hat, eine super zweite Halbzeit gespielt hat. Und das andere ist, wenn ich Bayern München bin und ich mache in der 80. Minute ein 3-1, dann muss noch ein 3-3 möglich sein. Ich habe es in der Gladbach-Fankneipe geguckt, es war ruhig. Wir hatten alle Angst, das Ding geht noch nach hinten. Und was macht er? Er wechselt Lewandowski aus. Warum? Hat er ein Signal an die Mannschaft setzen wollen, das wird heute eh nichts mehr? Oder warum kämpft man dann nicht und sagt, los, kommt wenigstens ein 3-3? Und wie du auch sagst, ein Schalter umlegen gehört bei einer Top-Mannschaft dazu. Und dann auch mal von mir aus mit langen Bällen und mit einem blöden Fußball, aber Hauptsache den Punkt rausholen. Und ich hatte das Gefühl, das war ihnen dann irgendwann auch peinlich. Also 3-0, war dann ist egal. Und das ist irgendwie nicht meisterlich und nicht großartig. Und da fand ich den Guardiola auch, fand ich irgendwie unverständlich, was der gemacht hat. Ja, ich glaube, eigentlich ist es gar nicht so sein Ding. Eigentlich reagiert er immer ganz gut und er ist echt ein super Taktiker. Aber ich finde auch, er und aber auch die Mannschaft haben ein bisschen zu sehr an die eigenen Möglichkeiten geglaubt. Generell jetzt im Vorfeld eigentlich so. Dass man, ich glaube, man hat so den Ernst der Lage zu spät erkannt. natürlich so tabellarisch ist es jetzt, gibt es keine Ernst der Lage. Aber wie gesagt, ich projiziere natürlich in meinem Interesse als Bayern-Fan ist natürlich schon auf entscheidende Spiele in der Champions League dann letztlich. Und das mit Coman, das ist mir auch völlig unbegreiflich. Man Platz für Ribéry hätte es so oder so gegeben. Vor allem, Bayern spielt ja jetzt sowieso mittlerweile so flexibel, dass auch zwei Außen spielen können. Ne? Also es passt, mittlerweile gibt es ja Situationen, da sind dann irgendwie Coman und Costa auf derselben Seite oder Robben und Coman und es funktioniert trotzdem. Einer rückt halt weiter nach innen und es passt. Ich verstehe, das war ein bisschen ohne Not, das mit Lewandowski, das sah mir auch schon tatsächlich ein bisschen resignativ aus. Mhm. Ich habe übrigens nicht mehr an einen Ausgleich geglaubt, weil irgendwie Bayern in der Schlussphase, das ist nicht so ihr Ding. Also wenn sie so überhaupt sowas hinterherlaufen, da sind sie nicht so stark. Und das ist aber genau die Gefahr, dass du halt gegen größere Mannschaften dann hinterherlaufen müsstest. Super Beobachtung auch ist das Coman. Und das ist echt fast die beste Beobachtung, die signifikanteste für die zweite Halbzeit, dass Coman in der Rückwärtsbewegung nicht gut ist und mit Lahm nicht eingespielt ist und dadurch wahnsinnig viel Platz auf der Seite entstanden ist. Und Wendt hat wirklich einen fantastischen Tag auch hatte. Und Lahm auch... Also Lahm auf einen schlechten Tag, muss man auch sagen. Also der wurde dem nicht her. Also das war so wirklich... Jetzt muss man aber auch sagen, die drei Tore, die waren alle kaum zu verteidigen. Da war einfach, das war auch wirklich schön, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch glücklich. Einmal haben sie auf Abseits gedacht, haben sie gedacht, jetzt gehen wir nicht hin beim 2-0, dann konnte er dazwischen springen. Als der Ball da zurückgelegt wurde. Genau, und beim ersten war es halt auch so, das kannst du eigentlich genauso wenig verteidigen wie das 3-1 von Ribéry am Ende. Das ist dann einfach gut. Ein Punkt. Spitze. Waren eigentlich zweimal Hackentricks? Ja. Was sich eigentlich echt diese Hackentricks, weil es ist echt auch so eine Bayern, das funktioniert hat in 10 Fällen eigentlich 9,5 Mal nicht. Und deshalb nervt es mich auch so, weil Bayern oft so offensichtliche Chancen hat, so rum. Auch das Tor, was Thomas Müller hätte schießen können in der ersten Halbzeit, war so, er hatte echt noch so viel Zeit, sich den Ball zurechtzulegen und dann ging es noch hier. Also es war wirklich so zu viel Zeit und zu viel, das war mit dem Luxus nichts angefangen zu wusst und gewusst. Und so ist es auch echt so mit diesem Ball zurücklegen. Und ich finde, das muss eher so aus einem Instinkt passieren, so wie bei dem Tor von Ribéry oder eben bei eurem Tor. Mhm. Das ist wirklich so, okay, schwierig, ich lege einfach den Ball zurück. Also als Instinkt, nicht weil ich es jetzt schön machen will. Und dann funktioniert es auch. Und das war so bilderbuchmäßig, finde ich. War echt also, obwohl es zweimal in diesem Spiel passierte, glaubt ihr nicht, also nee, das wird nicht extra trainiert oder sowas, ne? Das kann jeder Fußball. Jeder Fußballer kann es auf dem Niveau. Das kann ich auch. Weil es so zweimal hintereinander passierte, wo ich dachte, ist das irgendwie, hat das Methoden? Ja, das trainierst du jetzt, glaube ich, schon auch, aber es ist nichts, was der Trainer jetzt so super gern sieht, glaube ich. Also zumindest meiner hat es nicht so gern gesehen. Aber das kann jeder Fußballer, das kannst du auch. Ja, gut, ja. Okay. Also nur mit der Hacke nach hinten schieben den Ball. Sehen tust du eh nichts. Ja, da könnte ja jeder kommen. Du ahnst es vielleicht, das ist das Schöne. Ne? Du ahnst es, weil du, wenn du in so einer Sturmbewegung wie bei Gladbach eben, du wusstest ja eh, mit wem du da anläufst. Ne? Du wusstest, irgendwo hinter dir sind dann noch die Mitspieler und die können ja nirgendwo anders sein, weil gerade waren sie ja noch neben dir. Ne? Ja. Und das meine ich ja mit Instinkt. Und dann funktioniert es auch besser. So fahre ich Autobahn seit Jahren. Okay, gut. Mit Vergelegenheit fährt jetzt keiner mehr mit bei dir. Ja, glaube ich auch. Gut, und was ist jetzt the magic of Schubert? Was ist das jetzt? Ich habe ja gestern die Theorie gehört, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, bei Sky 90. André Schubert ist ein guter Trainer, aber man muss natürlich auch sagen, nach diesem Favre-Frust, nach diesen Niederlagen, waren es die 5 Niederlagen am Stück oder so? Mhm. Natürlich lief es dann, gegen wen haben sie da 4-2 gewonnen? Wo der Turning Point, als es dann bei Schubert das erste Spiel dann gewonnen wurde? Auswärts, haben wir ganz schnell 3-0 geführt. Genau. War das Ingolstadt? Nee, Ingolstadt, die waren richtig blöd, haben 0-0 gespielt. Weiß ich nicht mehr. Köln? Ich weiß auch nicht mehr. Frankfurt, irgendwas Belangloses. Ja, aber es war nicht so eindeutig, wie es war Glück dabei. Das war so eine kurze Berauschungsphase, wo dann schnell diese 3 Tore ganz fielen. Schnell 3-0 geführt, genau. Und dann die Überlegung war, wäre das nicht so gewesen, das Spiel? Wäre das nicht so günstig gelaufen, gleich in den ersten 20 Augsburg, Minuten oder so? Ja, es kann sein. Augsburg kann sein, genau. Für Augsburg nee, auch ein sehr... Ich hab auch eine Theorie. Also ich glaube, dass erstmal das, was Favre da über Jahre aufgebaut hat, ist ja jetzt nicht weg, sondern das liegt ja im Gegenteil. Basis unten drunter. Das kann man jetzt raffinieren quasi. Und ich glaube halt, dass es so ist, wenn man 3 Jahre lang einen Trainer hat, der eigentlich nie wirklich zufrieden ist, der wirklich nie klatscht, sondern immer nur sagt nach einem 4-0, naja, eigentlich hätten wir 5-0 gewinnen müssen oder so, dann ist das wahnsinnig befreiend, wenn du jemanden hast, der einfach mal sagt, das war toll, der sich mit der Mannschaft freut, der befreit die regelrecht. Und er hat eigentlich nur, wie ich finde, so ein paar Kleinigkeiten verändert, aber die haben jetzt zu einem wahnsinnigen Erfolg geführt. Und ich weiß, eigentlich nicht, wann ich die Gladbacher so stark gesehen habe wie in der zweiten Halbzeit gegen München. Das war super. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass, gut, das haben andere Mannschaften auch, aber Gladbach hat ja nicht so einen dicken Kader. Und da fehlt jetzt Hermann, da fehlt Hahn, Traoré hat auch gefehlt. Die einzigen, die so in einer 1-zu-1-Situation mal dribbeln können, die haben alle gefehlt. Und dann fängt diese Mannschaft das einfach auf und spielt, als bräuchten sie die gar nicht. Also ich war schwer begeistert. Und das hat ganz viel mit dem Schubert zu tun und dem Selbstbewusstsein, was der Mannschaft wiedergegeben hat. Dass ihr nicht durch Zufall irgendwie letztes Jahr Dritter geworden seid, etc. So. Ich war ja auch überrascht, im Interview zu hören, dass man hat mit einer Dreierkette gegen FC Bayern spielen, dass die Entscheidung ist wohl erst 2-3 Tage vorgefallen. Und dass er dann auch die Mannschaft fragt, Jungs, wollen wir das so machen oder nicht? Und dass das diskutiert wird. Er hat sogar in der Halbzeit wohl noch gefragt, sollen wir so weitermachen. Ja. Ja, wobei ich muss diese Taktikdiskussion, also ich bin da irgendwie raus. Also ich halte es da eher so mit Schmadtke, den ich gestern auch gehört habe, der hat auch gesagt, so Leute, das sind ja keine flexiblen Systeme, da sind Leute auf dem Platz, das sind Menschen, die bewegen sich, die gehen auch mal einen Schritt nach links und nach rechts. Also klar, das ist eine Ausrichtung, aber was die draus machen, wenn man so im Bereich wie bei euch jetzt quasi, das durchs Mittelfeld mit aufgefangen wird, dann ist es in dem Fall, wo verteidigt wird, ist es dann wieder eine Vierer- beziehungsweise sogar eine Fünferkette, dann drauf geschissen, ob vorher der Drei stand auf dem Spielplan. Also wenn du es gut und leidenschaftlich verteidigst, dann machst du es mit einer Viererkette genauso wie mit einer Dreierkette. Das ist eher für die Offensivbewegung, da ist es eher wichtig. Aber wie gesagt, das ist kein Wagnis, mit einer Dreierkette gegen Bayern zu verteidigen, wenn es gut eingespielt ist, wenn jeder weiß, was er machen muss, wenn er mit Herz bei der Sache ist. Ist ganz egal, ob Dreier oder Vierer. Was halt völlig interessant ist bei Bayern München, ist, dass sie eigentlich nicht über außen nach innen flanken und dass man sie deshalb auf außen ruhig rumlaufen lassen kann. Und das ist irgendwie das, was die gemacht haben. Sie haben es innen extrem eng gemacht. Wir haben nicht mal gelbe Karten bekommen. Wir mussten nicht mal irgendwie festhalten oder irgendwelche Karten in Kauf nehmen. Sondern es kam ja wirklich keine Gefahr durch den Mittel. Ja. Es kam ja keine aber es gibt ein paar Faktoren, woran es liegt. Also zum ersten Mal ist hat Costa nicht gespielt. Costa flankt, läuft bis vor und flankt. Also Costa zieht alles auf sich außen und ist dann, wenn die Mitte frei ist, das, was Ribéry eigentlich früher gemacht hat. Ja, das ist Costas Ding. Ja. Robben macht es genauso, war auch nicht dabei. Alaba macht es. Alaba macht wahnsinnig viel Platz frei. Das war jetzt ja immer noch die teuerste Mannschaft Deutschlands, die da auf dem Platz stand. Also ja, aber auch bei Bayern gibt es Unterschiede, dass eben dieses, was du gerade gesagt hast, Gladbach hat das ja super ausgenutzt, hat ja diese Schwäche erkannt. Aber es ist halt eben auch eine Schwäche, weil es eben Bayern, das ist nicht generell Bayerns Schwäche, das ist Bayerns Schwäche jetzt, wenn diese Spieler fehlen oder in diesem Spiel. Und, ja, was mich wundert. Aber das hat ja nichts mit der Dreierkette zu tun. Nee, das stimmt, aber man macht es dadurch natürlich ein bisschen enger und indem man ein anderes System spielt, sind die vielleicht hinten auch alle ein bisschen wacher und keine Ahnung, vielleicht ist es einfach für den Kopf. Das ist ein Argument, das lasse ich mir gefallen. Ich bin jetzt auf einmal der Wichtigste, weil ich in der Dreierkette in der Mitte spiele und dann noch konzentrierter ist. Vielleicht. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was Guardiola macht mit seinen Spielern, ein bisschen so Eigenleistung zu fordern. Genau. Ein paar Spieler überfordert es, aber manche feuert es an. Die denken so, wow, ich kann hier Fan ziehen und Verantwortung übernehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Bayern-Fan, was ich mir schwer vorstellen kann, aber wenn ich mich da hineinversetze, dann war ich eigentlich mit am enttäuschtesten von Vidal. Weil der ist für mich eingekauft worden, das ist für mich kein großer Fußballer, das ist so einer wie Effenberg oder diese für mich so Anti-Fußballer, die eigentlich nur über Willen irgendwas erreichen, aber da habe ich nichts gesehen, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Naja, erstens mal ist der nicht so ganz in Form, zweitens mal wird er natürlich von Pep auch nicht wirklich so befeuert als in der Rolle, weil Pep eigentlich so Kampfschweine nicht mag. Also Vidal, glaube ich, ist schon so jemand, der von einem Trainerwechsel, glaube ich, profitieren würde. Mhm. Mhm. Das ist so der Typ auch Van Bommel, ne? Genau. den auch so Trainer wie... Oder auch Martinez im Mittelfeld, eigentlich mein absoluter Lieblingsspieler unter Heinkes gewesen, die hat wirklich so kämpfen und alles mitreißen. Also Martinez? Ja, der hat eine Ausstrahlung auf dem Platz, den liebe ich, aber den finde ich super. Ja, ist mein Lieblingsspieler. Das einzige Spieler, von dem ich mir ein Trikot, also quasi mein beflocktes Trikot gekauft habe in den letzten Jahren. Ein beflocktes? Das nennt man so, Beflockung. Ah, Beflockung. Okay. Das klingt ganz schön, ne? Finde ich total, ja. Auch winterlich irgendwie. Das stimmt. Zu Schubert nochmal. Bist du vertraut mit Schuberts Pauli-Vergangenheit? Also ganz grundsätzlich, wir können euch den nicht verkaufen, um das mal von Anfang an klarzustellen. Also ihr könnt jetzt kaufen, wen ihr wollt, von mir aus auch Favre, aber Schubert ist erstmal unverkauft. Nee, also Favre, glaube ich, hat sich, den haben wir jetzt, glaube ich, von der Einkaufsliste gestrichen, nachdem. Auch, ja. Favre haben wir doch letzte Woche schon nach Werder Bremen beordert. Ja, stimmt, genau. Nee, dann hat er Thilo jetzt gesagt, Sammer übernimmt, oder? Das, was, hat er das nicht gesagt? Wer hat das gesagt? Bertie Vogt hat das ins Gespräch gebracht, dass Herr Sammer jetzt neuer Trainer werden soll. Das ist aber echt auch ein bisschen schwierig, wer da Pep folgen soll. Ne? Ich meine, früher hätte Bayern sicher einfach Mourinho genommen, wenn sich das angeboten hätte. Jetzt, glaube ich, ist es eine Spiel- und eine Fairness-Kultur und eine Medienkultur, auch mit Pep und Heinkes, aber auch so weit etabliert worden, dass man, glaube ich, das wäre ein Riesenschritt zurück für das, was der Verein so... Ja, wen kannst du dann jetzt nehmen? Ja, niemand. Mir fällt auch keiner ein. Ancelotti hat irgendwie... Ist auch nicht so der richtige Typ. Also ich weiß keinen, ehrlich gesagt. Mir fällt keiner ein. Ich mach's nicht. Du machst nicht? Nee. Dann ist endgültig. End of the line, kann man sagen. Gibt es vielleicht noch das dritte Jahr, aber dann muss Sammer wirklich übernehmen. Rehagel. Oder Ribbeck. Ribbeck, Sir Erich. Michael Skibbe, ja, der ist ja beschäftigt. Schubert bei Pauli, hast du mitbekommen damals? Ja, er war wohl nicht so beliebt. Ne? Ja, er hat dann natürlich aber auch so ein Erbe angetreten, was dann irgendwie nicht so wirklich so leicht verwaltbar war. Pauli musste sich erst daran gewöhnen, dass jetzt eine Phase kommt, wo es um Punkte geht und nicht mehr um coole Trainer. Aber er hat so dieses, finde ich, so gut Hoodies tragen, hat er von St. Pauli gut mitgenommen, der Schubert. Also er trägt Gladbach-Hoodies wirklich so überzeugend, dass man fast denken könnte, es wär schönes Merch. Also ich glaube ja, dass sich die Qualität eines Trainers immer in den Niederlagen zeigt. Und das haben wir von ihm jetzt noch gar nicht. Das wissen wir noch gar nicht genau. Eben. Aber es war ja zum Beispiel so, Klopp war ja irgendwie everybody's darling und in der letzten Saison, als sie dann mal ein paar Mal auf den Nuss bekommen haben, da war er auf einmal auch nicht mehr so sympathisch und war ganz schön angezickt und so. Und ich glaube, Guardiola ist auch so einer, der nicht wirklich in der Niederlage so Größe beweist, also wie jetzt zum Beispiel ein Heinkes irgendwie, der war so ein Gentleman. Und da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn jetzt Gladbach mal 2-3 Mal hintereinander verliert, ob der so locker bleibt, ob das dann eine tolle Atmosphäre bleibt oder was. Weil im Moment ist es einfach wie ein Rausch, der gewinnt und gewinnt und gewinnt und wahrscheinlich jetzt am Dienstag in Manchester werden wir auch noch einen Unentschieden holen. Und ja. Ich finde übrigens ganz großartig, weil du gerade Dortmund sagst, also ich finde Tuchel da, mir gefällt der von Woche zu Woche besser. Also auch der zeigt nämlich schon, ich finde, der zeigt nämlich schon Größe in Niederlagen. Der lässt sich anmerken, dass er sich wirklich ärgert. Das ist auch okay, ja. Aber er wird nicht so patzig wie Klopp. Ich hasse das bei Klopp, dieses Patzige. Das ist ein Jahr gewesen, ne? Ja. Der ist im letzten Jahr hatte der, glaube ich, echte Probleme auch, keine Ahnung. Aber. Ja, nee, der war schon vorher bei Niederlagen patzig. Ja. Der war auch manchmal bei Siegen patzig. Klopp war relativ oft patzig, aber die Presse ist halt immer so froh über jemanden, der Sprüche macht, dass man das halt gerne übersieht. Auch diese Wutanfälle mit Schiedsrichtern und so. Das hatte man oft auch Tuchel unterstellt, war aber Tuchel bei Weitem nicht so schlimm wie Klopp. Aber da wollte ich noch mal was zu sagen. Dieses Foul von Benatia in der 4., 5. Minute, ich finde, das kann passieren. Es war eine klare Gelbe, mindestens eine Gelbe. Aber was der Guardiola dann macht, dass der da zum Linienrichter geht und den betextet irgendwie, er soll die Karte zurücknehmen, das ist peinlich. Das ist auch, ich verstehe das nicht. Also der ist da reingerannt, der Benatia, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich nagel den jetzt weg. Und dann hinterher wird diskutiert, ist das eine gelbe? Also ist das überhaupt gar nicht zu diskutieren. Und außerdem hat er die Klappe zu halten, das ist eine Entscheidung vom Schiri und gut ist so. Also das, also dieses Rumgefuchtel an der Seitenlinie, muss ich sagen, da macht er sich auch langsam lächerlich. Versteht eh keiner. Das ist halt Fußballtrainer. Also ehrlich gesagt, ich würde es auch nicht machen, ich finde es auch nicht unbedingt gut. Ich finde es zwar nicht mehr als eine gelbe, nicht mehr, nicht weniger. Aber ich würde es auch nicht machen, aber ehrlich gesagt, also da hat sich jetzt noch kein, also man, da hast du jetzt vielleicht mit Schubert einen Trainer, wo du keine Präzedenzfälle dafür findest, aber da hat sich jetzt noch kein Trainer mit rumbekleckert, irgendwie Schiris zu belabern oder sich in der Außenlinie so ein bisschen zum Horst zu machen. Also ich weiß nicht, das ist mir zu marginal, um mich darüber aufzuregen. Mhm. Und ich finde gelbe, alles gut, Spiel geht weiter, erledigt, das reicht eigentlich. Naja, das war toll, dass es danach nicht eskaliert ist, weil es geht ganz oft in so Spielen, finde ich, wenn ganz am Anfang sowas passiert, dass es dann so sich hochschwabbelt und so. Und ich fand das gut, dass er da gleich eine gelbe gegeben hat. Bayern ist aber auch so ziemlich die letzten 5 Jahre immer die fairste Mannschaft quasi an der Foul-Statistik etc. etc. Also ich glaube nicht, dass Guardiola jetzt davon ablenken will, dass das wirklich ein Foul war. Also für ihn war es halt ein normaler Zweikampf, Eifer des Gefechts etc. etc. Ist immer ein bisschen peinlich. Viel peinlicher finde ich dieses dann so erst jemand belabern und dann aber so den Arm rüberlegen und so, ich hab dich ja lieb und etc. etc. Dann wiederum muss ich aber auch sagen, ist auch ein bisschen Mentalitätsunterschied, ist es schon. Ne? Okay, ja. Also der Spanier an sich ist da schon ein bisschen grabbier als jetzt der kühle Deutsche. Gehen wir mal zu anderen Spielen. Was haben wir denn sonst noch hier? Du hast sonst nichts gesehen, Matthias? Nee, nur eine kurze Zusammenfassung, aber nichts, wo ich mich jetzt aus dem Fenster legen würde. Ja, so machen wir eigentlich immer, ne? Ich auch mittlerweile eigentlich. Wir bestreiten unseren Podcast über das Wissen über kurze Zusammenfassungen. Genau. Ja. Was habe ich denn hier so stehen? Ach so, ja genau, das die Lilien. Ja, Armin Faeser, ganz schön bedient aus, ne? Ja. Es wurden auch schon wieder Rücktrittsvermutungen geäußert, aber er meinte diesmal nicht. Hat er schon gesagt, ja? Ja, ja. Das wäre sehr gut. Er hat gemeint, er wäre fehl am Platz, wenn er jetzt darüber nachdenken würde. Er wäre fehl am Platz. Aber ich glaube, man hat es natürlich verglichen mit der Situation in Stuttgart, wo er zurückgetreten ist dann, aber ich glaube da, Stuttgart ist er einfach hingekommen, weil er dachte, Stuttgart, da war es mal schön, da gehe ich wieder hin. Und in Frankfurt hat er, glaube ich, festgestellt, es ist immer noch schön. Und in Stuttgart hat er gedacht, holy shit, was ist denn hier los eigentlich? Ja. Ich glaube, es ist der Unterschied. Schalke gewinnt wieder. Breitenreiter wirkte sehr entschlossen in letzter Zeit. Ah, Geis ist zurück. Wir erinnern uns, Geis, diese schlimme Foul. Wie viele Spielesperre gab es? 4 oder so? 5. Lächerlich. Ja, findest du lächerlich? Ja. Also da muss ich auch ehrlich sagen, wenn man dieses Foul gesehen hat, wir konnten uns in dieser gegen Gladbach, ne? Wir konnten uns über den Sieg gar nicht mehr freuen, weil das war so brutal und das tat so weh und man wusste auch im ersten Moment nicht, wird der jemals wieder spielen, der Hahn, das sah so schlimm aus. Der war dann und er ist für 5 Spiele gesperrt worden und hier die Pfeife, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der da irgendwie gesagt hat, Frauen haben im Fußball nichts verloren, der ist auch für 5 Spiele gesperrt worden. Also wenn man so denkt, das muss doch im Verhältnis stehen, ja. Man sagt so einen blöden Spruch, kriegst du 5 Spiele oder du brichst jemanden da irgendwie unterhalb des Knies irgendwie alles kaputt. Mhm. Also ich finde auch so, klar, das funktioniert nicht, dass man jetzt sagt... Ja, aber den blöden Spruch sagst du ja absichtlich und das andere, das nimmst du ja... Also, das nimmst du in Kauf. Das nimmst du in Kauf, aber selbst das ist ein bisschen hart formuliert. Das will ja niemand. Geist ist ja auch... Es ist ja auch eine Typenfrage. Wenn Ibisevic das macht oder so, dann kriegt er vielleicht 10 Spielesperre. Und Geist... Ja, naja. Geist ist... hat so ein unbeflecktes Blatt und ist eigentlich auch ein netter Typ. Also das geht natürlich gar nicht, das Foul, und ich finde, er hat sich da... 5 ist auch debattierbar. Wenn man sich das angeguckt hat, das Foul, dann hat man eigentlich gedacht, es kann nicht sein, dass er den nicht kommen sieht. Er kam frontal auf ihn zu und er dreht sich weg und drückt das Bein durch. Also das geht eigentlich gar nicht. Also das geht eigentlich, kann man sich das gar nicht erklären. Da muss einfach mal in dem Moment ein Blackout gewesen sein, weil wenn man einigermaßen bei Verstand ist, geht man da nicht so rein. So. Aber nun ist es passiert, aber ich finde trotzdem, dass man bei solchen Sachen dann irgendwie mal darüber nachdenken sollte, dass der vielleicht länger gesperrt wird. Für solche Fouls, also man muss die Spieler schützen und nicht irgendwie die Schiedsrichter ständig. Also. Jetzt ist er auf jeden Fall zurück und in seiner Abwesenheit hat Schalke 0,5 Punkte geholt im Schnitt pro Spiel und jetzt 3-1 gewonnen. War wirklich auch der Motor des Spiels, so, wenn ich das aus der Zusammenfassung entnehmen konnte. Das ist einfach mal ganz neutral, unabhängig jetzt mal von seinem Foul. Der BVB. Vom BVB habe ich gar nichts gesehen, noch nicht mal die Zusammenfassung. Ich habe die Zusammenfassung gesehen. Auf Tagesschau. Auf Tagesschau, nein. Auf Sky, alle Spiele, alle Tore. Ah, sehr gut. Ja habe ich gesehen. Und ich glaube, die ersten 8 Minuten hat auch Tuchel gesagt, waren famos, ja. Mhm. Zweimal gegen die Latte gebart. Dass mein Laptop noch gewackelt hat. Besten BVB-Minuten in dieser Saison. Aber dann wirklich beeindruckend war dann halt, obwohl sie in der 90. Minute den Ausgleich kriegen, ja, noch so cool dann das 2-1. Wer hat das gemacht? Der mit dem Kagawa-Namen. Der mit dem Kagawa-Tanz. Der mit der Kawasaki. Also das heißt, das war das erste Spiel, wo Aubameyang kein Tor gemacht hat, oder? Kann das sein? Ja, das könnte hinkommen. Der hat ja irgendwie schon 16 oder so, ne? Ja. Gündogan hat sich verletzt am Rücken, was ja eigentlich der Bereich war, wo er so lange, 1,5 Jahre verletzt war. Das heißt, Gündogan, glaube ich. Ja. Entschuldigung. Das heißt auch Erdogan, ne? Erdogan, ja. Wo quasi der Bereich war, wo man echt dachte, der kann überhaupt nicht mehr spielen. Verletzt oder weiß man das schon? Na, das müsste man jetzt wahrscheinlich jetzt mal googeln. Gestern wusste man es noch nicht. Heute habe ich noch nicht geguckt. Dortmund ist auch eine Mannschaft, wo jetzt eigentlich langsam alle Arschlöcher weg sind. Subotic will den Verein wahrscheinlich im Herbst, im Winter verlassen. Das war mein letzter Dorn im Auge eigentlich. Jetzt ist Dortmund eine Mannschaft, wie ich dich eigentlich... Supporten würdest? Ja, also zumindest gut, ganz nett finde. Also ich mag auch Tuchel wirklich. Ich mochte Tuchel wirklich auch immer gerne. Ich hatte mir immer sehr gewünscht, dass der, ich mag auch Schalke, dass der Schalke-Trainer wird. Mhm. Aber wahrscheinlich war er tatsächlich besser beraten, noch ein bisschen zu warten. Und dann das Dortmund-Dings zu nehmen. Kloppmania, weil wir gerade dabei sind. Comes to an end. Yes. An abrupt halt, sagen wir mal so. Verloren gegen Newcastle, glaube ich, ne? Ja. Fand ich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, ein bisschen mit Premier League. Ich fand auch, es waren, glaube ich, 5 Spiele in Folge, 1 unentschieden oder so, haben sie also 5 gewonnen, 1 unentschieden. Aber da waren ja auch diese komischen Pokals da dabei. Ich fand auch ein bisschen verfrüht die Klopp-Manie aus. Also da hat sich schon was getan, haben gut gespielt, war auch, aber da waren ja danach oft so mal 1-0 gewonnen, weil man noch einen Elfer bekommen hat irgendwie. Also so richtig zu Volldampf war da noch nicht. Also 6-1 doch, ne? Ja, stimmt. Stimmt. Ja, deshalb war es ja wahrscheinlich jetzt auch so ganz. Aber generell finde ich, war jetzt so von Meisterschaft zu sprechen, was die Engländer natürlich dann. Er ist wahrscheinlich aber doch nur der normale Guy. Wobei man dann natürlich sagen muss, in der Premier League wird auch so hin und her getauscht mit Platz 1 und Platz 2, dass man wahrscheinlich da schnell oben ist, wenn die so weitermachen. Also ich wünsche mir ja. Wie hat denn Van Gaal gespielt eigentlich? Oder ist dieses Montagsspiel? Ich weiß, ich bin gar nicht informiert. Ist ja blöd, wenn man beim Podcast. Ich werde unentschieden gespielt. Ja. Aber was ich mir vorstellen könnte, was ich interessant fände, wäre, wenn Dortmund gegen Liverpool in der Europa League spielt. Das wäre ein schönes Wiedersehen. Ja, das ist noch nicht ausgelost, ne, weil die Champions League ja noch nicht, Vorrunde ja noch nicht zu Ende ist. Ne? Ja. Wäre unmöglich. Ja, genau. Ach so, da haben wir ja Champions League. Ne? Am Mittwoch oder Dienstag haben wir Leverkusen-Barca. Und wird nix, oder? Nee, weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie da ist. Naja, Leverkusen war ja quasi, die Gruppe ist ja quasi Leverkusen, Barca, Rom und was noch? Eindhoven, ne? Eindhoven oder Borisov, weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall eine machbare Gruppe. Hätte man eigentlich damit gerechnet, dass Leverkusen Zweiter wird ohne Probleme. Aber sie haben es eigentlich wirklich ein ums andere Mal wirklich versaut. Und jetzt müssten sie gegen Barca, glaube ich, gewinnen oder so. Aber Barca ist schon als Erster durch. Also ja. Kann das sein, dass sie mit zweiter Mannschaft kommen und sich ein bisschen theoretisch, ja. Durchtragen. Theoretisch, aber das macht man ja so. Man hat ja da mehr Anstand mittlerweile. Macht man nicht mehr ganz so wie früher. Und wegen Fairplay-Gedanken, ne? Der ist jetzt. Das soll ja jetzt groß im Kommen sein, Fairplay. Ja, schon gehört? Ja. Auch im Fußball? Ja. Du meinst, ich muss umdenken. Dein ganzes Leben muss ändern. Ja. FIFA, habt ihr den Spruch von Horst Held gehört? Da ging es um irgendeine FIFA-Entscheidung. Der meinte so, wer redet denn da noch bei FIFA? Die sind alle im Gefängnis. Ja. Das fand ich sehr pointiert. Außerdem stimmt es ja wirklich, hier uns eine Institution, die sich so diskreditiert hat in den letzten 5-6 Monaten. Ich hab ein Buch mal übersetzt über Manipulation im Weltfußball und da kommt die FIFA auch nicht unbedingt gut weg, was so die Verfolgung der Methoden und der Öffentlichlegung von sowas anbelangt. Und ich finde, es ist wirklich ein bisschen dubios, wenn man jetzt sagt, die FIFA hat gesagt und diese Regelung geht nicht, bla bla bla. Und irgendwie dann denkt man so, naja, was weiß denn die FIFA von Fußball? Das ist ein bisschen dieser Witz von dir, den du beim Kabarett manchmal sagst oder beim Comedy, was weiß denn mein Vater, was versteht denn mein Vater von Kindern? Von Erziehung, ja. Von Erziehung, genau. Ja. Von Kindern, ja doch. Genau. Von Kindern. Und jetzt ist es ja auch so, dass... Du hast meinen Vater mit der FIFA verglichen. Das ist doch ganz gut, oder? Ja, du hast verstanden. Das passt aber auch irgendwie. Das ist grobe Beleidigung, ne? Nein, ich finde FIFA als Vaterfigur, so meinte ich es jetzt. Ach so, ja. Ach so, haben wir uns. Es gibt auf der PlayStation jetzt auch ein Spiel von meinem Vater. Ja? Ja, das heißt Vater 15. Ja. Vater, müsste aber schon Vater 16 heißen, weil Vater das ist 16, immer ein Jahr voraus. Ja. Aber Vater 16 ist ganz gut. Vater 16, ja. Du, vielleicht ist es echt die Spielidee, die also nochmal so richtig die Spielegenre. Die Sims irgendwie so auf. Ja, aber eine Vatersimulation ist doch echt fantastisch. Das ist echt super. Ja, Vater 16. Und das auch genauso nennen. Ja. Und dann auch so, man startet mit 50. Es gibt auch den Vater 30. Manager. Wo man auch so Haushaltskasse und verschiedene Frauen und Haushalte... Das ist der wirtschaftliche Aspekt, genau. Ja. Der Vater 16, nicht Manager, das ist quasi eher so das Action-Rollenspiel, ne? Ja. So wie Fallout. Ja. Fallout 4. Ja. Habt ihr das Sitztor gesehen? Ja, sehr schön. Jairo, der Sitzfußballer. Ja. Hast du gesehen? Mhm. Das war Tor des Spieltags, Tor des Monats. Da gab es auch mal einen in Frankfurt, der genau so ein Tor geschossen hat. Ja. Richtig? Wer war's? Keine Ahnung. Hölzenbein. Wann war das? Ich habe keine Ahnung. Das ist kein Tor, was ich mir im Kopf 76, hätte. 78. Hm. Oh, Mensch, da war ich ja schon. Ich war da. Ja? Ja. 75, 76 war Gladbach Meister. Was Matthias, da mir jetzt so gegenüber sitzt, so kurios ist, dass ich lange Zeit dachte, Matthias existiert nicht. Ja. Weil Rüdiger hat ganz oft gesagt, ganz viele Leute. Mein Freund Matthias kommt. Ich komme ja auch aus Bielefeld, das existiert ja auch nicht, von daher. Ja, bist du das Phantom? Ja. Das ist eigentlich die... Ja, ist ein österreichischer Wein benannt, das Phantom. Ja. Das ist jetzt das gibt es wirklich? Ja, ein ganz leckerer Wein. Okay, wo waren wir eigentlich vor Vater 16? Vor Vater 16 waren wir bei FIFA, wir bei Held, waren wir bei... Ja, genau, das wollte ich euch fragen. Jetzt gibt es ja quasi oft die Diskussion, dass man bei Katar sagt, naja, als nächstes wird ja rauskommen, dass das quasi alles die Wahl korrumpiert war und dann müsste man das vielleicht auch zurücknehmen. Ich denke, das ist eigentlich ein ziemlicher Quatsch, weil wenn du nämlich die Wahl, also wenn du es zurückgibst, nimmst die Vergabe an Katar, da kann ja nominell, da müsstest du ja Katar erst beweisen, dass die da Schuld mit dran sind. Das kannst du aber wahrscheinlich nicht. Das heißt, du hast als Schuldträger eigentlich nur dieses Komitee, das Bestochene. Mhm. Dann würde Katar aber sagen, okay, was können wir denn dafür, wenn ihr bescheißt bei der Abstimmung? Jetzt bitte, wir hätten gerne 80 Milliarden oder viel mehr für unsere Stadien. Das geht natürlich nicht, das kann die FIFA nicht zahlen. Also ist es eigentlich fast unmöglich. Ja, weil es nicht so viel Geld ist. Ja, meinst du? Ja, für die Änderung einer Infrastruktur eines gesamten Staats zurückzunehmen? Ich weiß nicht. Wer weiß, wie viel es wirklich sind. Die ganzen Arbeiter, die umsonst ausgebeutet wurden und gestorben sind. Ja, das ist gar nicht so doof. Grundsätzlich hast du natürlich recht. Ich meine, die haben ja jetzt nur das gemacht, was alle machen. Sie haben ein bisschen bestochen und haben jetzt den Zuschlag bekommen. Oder? Genau, wie die Deutschen auch. Also. Ja. Und jetzt wollte ich dazu sagen, dass wenn man dann aber das trotzdem stattfinden lässt, dann hätte man ja vielleicht ein bisschen mehr Druck sogar von der FIFA, dass man sagt, okay, das ist eine gekaufte WM, das ist eigentlich eh scheiße und irgendwie viel zu heiß bei euch und irgendwie 1000 Leute sind auch gestorben. Dann reißt euch bitte in Sachen Menschenrechts wenigstens ein bisschen zusammen und steinigt keine Leute, während wir hier eine WM haben. Also man könnte das so ein bisschen als... Dass wir alle wieder abgereist sind. Oder? Ja, also es ist ja... Das wäre mal ein Anfang. Ne? Du fragst wäre Leute. Denn Anfang? Nee, ich finde der... Nee, 3 Wochen mehr. Ich finde im Sinne von völkerrechtlicher Zusammenkunft und Übereinstimmung schadet es jetzt, weil das Kind ist ja eh in den Brunnen gefallen. Schadet es nicht, wenn man es jetzt durchzieht, aber hat mit ein bisschen Augenmerk, dass es eigentlich eine Scheiß-WM ist. Und vielleicht noch das Beste draus macht. Ich glaube, das könnte auch für die Stimmung ganz gut sein. Also wenn man es einfach so regulär stattfinden lässt und so tut, das wäre nichts gewesen. Ist ja übrigens auch Thema in dem Kabarettprogramm, dass wir das einen Abend mal schon erwähnt haben, in der Disteljahr Weihnachten, Fußball, Weihnacht in Katar. Ja. Kannst du hier einen exklusiven Auszug vielleicht kurz geben? Ja, wir machen Weihnachten für Fußballfans. Also ich fange an. Als Josef aber vom Schlafe erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm geheißen, er nahm seine Frau zu sich, erkannte sie aber nicht, bis sie ihm einen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Und dann singen meine Kollegen, Jesus ist die wahre Nummer 1, wahre Nummer 1. Ja, und so funktioniert es. Ich dachte, dass Josef wäre auf Josef Blatter gemünzt. Ach so, da war ich auf dem falschen... Er heißt Josef Blatter, aber man sagt Sepp, ja. Ja, gut. Aber da kommt meine Kollegin entweder zusammen durcheinander. Sagt auch gerne mal Franz Blatter. Was irgendwie Franz mit Fußball ist natürlich auch irgendwie klar, dass sie, wenn man das nur so peripher mitkriegt, könnte mir auch fast passieren, ja. Aber ja, es ist dasselbe Wortfeld. Es ist genau richtig. Matthias wollte was sagen. Ich habe damals mal ein Poster gehabt, das habe ich leider nicht mehr. Da war ein Bild von Günther Netzer drauf, mit langen, wehenden Haaren. Ja. Und dann drüber stand, Gott muss ein Brust sein, warum hat er uns sonst seinen Sohn geschickt? Ja. Also. Ja, muss, irgendwas muss ja. Ein bisschen autochtone Stimmung musst du ja hier reinbringen als Gladbacher. Irgendwie wurde noch in den Medien die 6-Sekunden-Regel diskutiert, aus irgendwelchen Gründen, an die sich keiner hält. Ja, da wurde Karius gezeigt. Der den Ball eine 24 Sekunden hält. Der wirklich eine 17 Sekunden machen muss. Wobei man jetzt auch sagen muss, er ist in der Zeit auch aufgestanden, hat auch geguckt. Hat sie Kaffee gemacht. Hat sie Kaffee gemacht? Nein! Hat seine Mailbox geklärt. Nein, also er ist vom Boden aufgestanden. Ich fand seine Frisur wirklich wieder sehr... Ich finde es sowieso ist extrem bemerkenswert, wie er es schafft, diese Frisur, dass die ganze 90 Minuten hält. Das verstehe ich bei vielen Fußballern nicht. Es ging um die Sekundenregel. Ja, ehrlich gesagt, ich meine, so schlimm sah es jetzt gar nicht aus. Jetzt nicht so, dass er minutenlang verharrt hätte, also oder 17 Sekunden lang, und nur grob Richtung Spielfeld gestarrt hätte. Er ist auch aufgestanden, hat geguckt. Also er hatte... Ich weiß gar nicht, ob es so eine bewusste Aktion war von ihm, den Ball so lang zu halten. Nee, ich glaube, das ist einfach, hat sich so eingeschliffen, dass niemand mehr diese Regel beachtet, dass jeder hat so macht, wie er will eigentlich so. Denkt aber ich habe gehört, also der Schiedsrichter könnte, wenn er wollte, da indirekt einen Freistoß pfeifen. Ich glaube, das würde für ein großes Hallo sorgen. Ja. Aber das mit den Fußballerfrisuren, das ist bei uns auch immer so ein bisschen Thema, das ist Rüdigers Spezialgebiet. Ich auch nochmal sagen, ich finde ja, wenn ich so wie am Samstag einen Abend mal am selben Tresen stehe, dann sieht meine Frisur echt ziemlich zerstört aus. Ja. Wenn ich ein Fußballer wäre, ich verstehe nicht, wie, was die da für ein, das haben wir glaube ich schon mal, was die da für ein eisernes Haarspray oder du, so. Ich habe meinen Friseur gefragt. Wie du siehst, war ich... du hast recherchiert, ne? Ja. Ich habe meinen Friseur gefragt. Du bist journalistisch tätig geworden. Ja, und der hat gesagt, das Zeug, was sie da drin haben, heißt, so, und jetzt habe ich es vergessen, sieht ganz toll an. Zement. Nee, ich glaube, er hat gesagt, Schmiere? Nee. Irgend sowas. Also, es muss wohl die absolute Überpomade sein. Ja, ich selber nehme ja Pomade, ja, um das mal hier auch mal kundzutun. Ich bin Pesketarier, nehme aber Pomade. Und, also, ja, aber das ist... Wieso gibt es Fleischanteile mit Pomade? Nein. Nein, gut. Aber doch, Moment, Wollwachs, ja, weißt du, vielleicht gibt es ganz harte Veganer. Also die gibt es garantiert. Die wird es mit Sicherheit geben, die keinen Wollwachs ja, zu sich nehmen, also in die Haare schmieren. Gut, da haben wir wieder ein paar Hörer verloren jetzt mit deiner, ja, deiner Pomade. Ja. Ich war beim Friseur am Samstag, ein Friseur ohne Namen, und die hat mir auch was reingetan. Ja. Das hat aber wirklich auch gehalten. Eine lange Zeit, den ganzen Tag. Also über so Mützen, ich hatte ja eigentlich Mütze getragen den ganzen Tag. Ja. Also das scheint wirklich. Hast du auch die Mütze drauf gemacht? Ja, genau. Ja. Das scheint tatsächlich schon teureres Produkt zu geben, als das, was wir so bei DM kaufen. Ich glaube auch, die meisten Fußballer geben einen Großteil ihres Gehalts. Und jetzt müssen wir. Aubameyang lässt ja sogar seinen Friseur aus Paris einfliegen, habe ich mal gelesen. Ja, okay, aber bei der Frisur muss ich mich dann doch fragen, ob das nicht ein bisschen vergebene Liebesmüh ist. Ja. Ne? Wir müssen noch kurz darüber reden, bevor wir aufhören. der Elfmeter-Gate. Ja. Elfmeter-Punkt-Gate. Das Maulwurf-Gate. Ja, Maulwurf-Gate. Hast du das gesehen? Ja. Fand ich so super krass. Vor allem, also ehrlich gesagt, oh. Und auch lustiger, wenn man so drauf geguckt hat, es war wie so ein ganz crazy Dance-Move, finde ich. Es war so ein bisschen, es hatte so was von MC Hammer. Der hatte das auch mit Fuß, ach, weil er so mit Fuß so ertastet hat nach hinten raus. Der wusste ja nicht genau, ja, wo er hin muss mit dem Fuß. Aha, da bitte, da bitte, da bitte. Ja, aber so wirkte es. Ich finde, man hätte echt noch so eine Melodie einspielen müssen. Total hohl, oder? Ich meine, auf wie vielen Fußballplätzen dieser Welt hast du einen Elfmeterpunkt, der wirklich plan und eben ist? Außer in irgendwie welchen Top-Stadien, nirgends. Auf jedem Acker, auf jedem Spielfeld ist das so. Jetzt pass auf, es ist dann nicht hohl, wenn Modest es sieht. Weil das, dann könnte es ihn verunsichern. Wenn er es gar nicht sieht, dann ist es scheißegal. Weil dann geht er hin und sagt, pff, Rübenacker, keine Ahnung. Ich will ja nur sagen, es ist selten dämlich, das überhaupt zu tun. Also wie so ein Kleinkind, nee, ich spiele jetzt nicht mehr mit. Ja, genau, absolut, absolut. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es überhaupt keinen Einfluss hat auf den Schuss. Aber er ist hingefallen. Schmadtke hat gesagt... er ist ausgerutscht. Weil der andere da vorher rumgepumpelt hat? Nein. Naja, ich glaube... Das glaube ich nicht. Aber dass man auf so einer Grashole dann wegrutschen kann. Aber wie viele Leute laufen denn im Laufe des Spiels über diesen Punkt? Ja gut, aber in dem Moment, wo du schießt, hast du ja dein komplettes Gewicht wahrscheinlich auf dem Fuß, der dann auf dieser Grasnarbe vielleicht wegrutscht. Aber natürlich, wenn du es jetzt siehst, wenn Modest es sieht, dann geht er natürlich schon anders zum Elfmeter, weil er denkt so, okay, gut, vielleicht, was ist jetzt? Was hat er denn gemacht oder so? Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Der Schiedsrichter stand, glaube ich, unmittelbar daneben. Im Oberkörper ja. Aber der hat ihn ja ins Gespräch vertieft auch oder so. Ne? War das nicht das Perfide noch, das Hits irgendwie so mit dem Schiri so, sorry, weißt du, wie spät es ist oder so? Ja, was fahren? Was fährt eigentlich? Was fährt eigentlich? Nee. Sag mal, wie schaffen Sie das, wenn es so 19 Minuten hält? Ja. Fährt die M12 jetzt eigentlich wieder? Genau. Ja. Und ich finde auch, als er dann so seine Entschuldigung in die Kameras gesagt hat nach dem Spiel, der Hits, sah so ein bisschen wie so ein Junge aus, der so sagte, ja. Also so sieht's ungefähr, so sieht mein Sohn aus, wenn ich sage, jetzt entschuldigst du aber nochmal dafür, dass du deiner Schwester ins Gesicht geschlagen hast. Also, Entschuldigung. So kam mir das ein bisschen vor. Ja, also ich als Vater würde mir den auch beiseite nehmen. Ja, den schnappen wir uns, oder? Den Hits. Matthias, möchtest du noch hier mit vor so einer großen Öffentlichkeit vielleicht irgendwas anteasen, eine Website, irgendwas? Nee, alles gut. Alles gut. Du willst keine Werbung machen für... Matthias kann unbezahlt, darf unbezahlt. Das stimmt, das ist eine... Der ist einer der wenigen Leute, die Geld dafür bekommen. Es läuft irgendwie, ohne dass ich suche. Also es ist alles gut. Das ist schön, das würde ich auch gerne mal behaupten können. Suchen für meinen Beruf. Laufen ohne suchen. Laufen ohne suchen. Gut, damit können wir es eigentlich auch bewenden lassen. Den Brennercast, ich sage das ja sonst nie, weil ich auch so ungern Werbung mache, aber den Brennercast doch bitte auch mal an eure Freunde empfehlen. Hey. What? Was war das? Kaum mache ich Werbung? Passiert kaum machst du Werbung? Ein digitaler Elefant war das, oder? Oh, jetzt wird's spannend. Error while trying. Unforced Error. Oh mein Gott. Wir werden angegriffen, glaube ich. Wir hören jetzt auf, oder? Ja, besser. Bitte liked uns. Bitte liked uns. Tschüss. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.